haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Ferienbekanntschaft. Die Frau, die in meinem Büro saß, war um die 60, gepflegt, elegant und wohlriechend. Ihr Gesicht war geliftet, ihre Mundwinkel gespannt, doch die Schminke war dezent. Sie war alles andere als eine aufdringliche Person, und doch lehnte sie sich ein wenig über meinen Schreibtisch, damit ich sie gut verstehen konnte. Frau Jucker zog es vor, leise mit mir zu sprechen. »Ich bin auf ein Höchstmaß an Diskretion angewiesen.« »Sind wir das nicht alle?« Wenn man Diskretion industriell herstellen könnte, wäre ich innerhalb Wochen ein reicher Mann. Die Angelegenheit ist delikat. Sie verstehen? Ach, wissen Sie, Leute, die zu mir kommen, haben im Leben eine Vorliebe für Delikatessen. Sind es nicht die Delikatessen, die unser Leben so komplizieren? Ich war in den Ferien. Alleine. Der Mann, den ich kennengelernt habe, stammt von hier. Er wurde in der Schweiz geboren und ist dann ausgewandert. Und jetzt möchten Sie ihn adoptieren oder ihn als Haustier abrichten? Ich bin keine Sextouristin. Es war Liebe. Dieser junge Mann, Leon heißt er, er hat eine Vorliebe für ältere Frauen. Er war einfach unwiderstehlich. Tja, die Hitze, das Meer, die Leidenschaft. Und jetzt möchte der gute Leon nachträglich noch ein wenig belohnt werden. Er hat die Situation schamlos ausgenutzt. Ich war betrunken, als er die Videokamera aufstellte, und ich konnte doch nicht ahnen, dass er den Film eines Tages gegen mich benutzen würde. Früher gab es noch Ansichtskarten und Fotos. Heute verschicken die Erpresser gleich ihre selbstgemachten Pornos. Was will er denn für das heiße Band? 10.000. Ich bin auch bereit zu bezahlen. Aber diese Leute sind unersättlich. Deshalb möchte ich, dass Sie ihm das Geld überbringen und ihm gleichzeitig klar machen, dass er sich in Gefahr begibt, wenn nicht Schluss ist mit seinen Erpressungen. Und wie stellen Sie sich das vor? Soll ich ihm ein paar Rippen brechen oder ihm einen Daumennagel ausreißen? Tun Sie, was nötig ist. Wieso gehen Sie nicht einfach zur Polizei? Die wird Leon verhaften und Sie haben Ihre Ruhe. Mein Mann würde sich scheiden lassen. Meine Nachbarn, meine Geschäftsfreunde, nein, ich darf gar nicht dran denken. Glauben Sie mir, Frau Jucker, jeder und jede hat irgendwann einmal einen Leon in seinem Leben. Ja, das mag schon sein. Aber ich möchte, dass niemand etwas von meinem Leon erfährt. Überbringen Sie ihm das Geld. Reden Sie mit ihm, drohen Sie ihm. Er ist ein Angsthase, ein Schwächling. Ich bin sicher, dass diese Methode wirkt. Sie übergab mir einen Umschlag, in dem 120 gebügelte Hunderter steckten. 20 davon wanderten in meine Veston-Tasche. Der Rest war für Leon bestimmt. Ich übte vor dem Spiegel ein paar grimmige Grimassen und machte mich auf den Weg. Die Übergabe erfolgte unten am Fluss, mitten im Industriegelände. Ich setzte mich auf die einzige Parkbank weit und breit und wartete. Bald schon erhielt ich Gesellschaft. Hallo, gehören Sie zu Leon? Sehe ich etwa so aus? Entschuldigung, ich bin hier verabredet. Wie viele haben Sie dabei? Wie bitte? Alles in gebügelten Hundertern. Handgebügelt. Ich frage mich, weshalb er darauf bestand. Geld ist doch Geld, ob gefaltet oder gebügelt. Haben Sie die Fotos dabei? Was für Fotos? Die Fotos mit mir und... Moment mal, ist das eine Falle? Sehen Sie, da drüben? Ist das Leon? Wo? Nein, das ist eine Frau. Vielleicht seine Freundin. Ja, aber wer sind Sie? Was machen Sie hier? Moment mal, jetzt verstehe ich. Hat Leon Sie herbestellt, damit ihm nichts passiert? Sind Sie eine Art Bodyguard? Ich schwieg und wartete. Die Frau kam langsam auf uns zu, ging an der Parkbank vorauf, beobachtete uns aus den Augenwinkeln, ging weiter, drehte eine Runde, kehrte wieder zu uns zurück. Das Ganze wiederholte sich einige Male, bis sie sich schließlich ermattet auf die Parkbank direkt neben mich setzte. Ich warte hier auf jemanden. Hat vielleicht jemand von Ihnen eine Nachricht von Leon? Das gibt's doch nicht. Ja, wie viel hat er eigentlich hierher bestellt? Bald sitzt die ganze Stadt auf dieser Parkbank und wartet auf Leon. Das verstehe ich nicht. Kennen Sie Leon? Na, zeigen Sie uns doch mal die gebügelten Hunderter. Nur, wenn Sie mir das Videoband geben. Sie und Leon, Sonne, Sand und Leidenschaft. Was soll das? Wo ist Leon? Genau, wo ist er? Wer sind Sie? Meloni, Privatdetektiv. Haben Sie etwa auch mit Leon? Ich meine, sind auch hier wegen der gebügelten Hunderter? 100 Stück erstklassige Ware. Nur 100? Von mir wollte er 200. Und von mir nur 50. Ist das Video so schlecht geworden? Vielleicht mag er sie ganz besonders. Vielleicht möchte er zu den 50 Scheinen auch noch ein wenig Spaß mit ihnen haben. Spaß? Nur das nicht. Ich bin doch nicht in den Ferien. Ach, das ist mir alles so peinlich. Und mir erst. Vielleicht versteckt sich Leon ganz in der Nähe und macht mit ihnen jetzt gerade Aufnahmen für eine dieser fürchterlichen Fernsehshows. Peinlich genug wären sie beide. Das muss alles ein Ende haben. Das werde ich ihm klar und deutlich machen. Ich schrecke vor nichts zurück. Also ich schon, ich mag keine Gewalt. Also wenn es sein muss, bezahle ich noch mehr. Aber natürlich habe ich nichts dagegen, wenn sie ihm so richtig eins in die Eier... Also ich meine, so richtig... Sie verstehen schon, oder? Wir warteten über eine Stunde. Wenn wir noch lange gewartet hätten, wäre garantiert irgendwann Godot vorbeigekommen und hätte uns einen Kaffee gebracht. Leon aber wäre nie mehr gekommen. Als wir uns auf dem Industriegelände ein wenig umsahen, stießen wir auf einen grünen Wagen, an dessen Steuer regungslos ein junger Mann saß. Sein Gesicht war blutverschmiert und auch sonst sah er übel aus. Am Tatort begann es zu regnen. Die Polizisten störte das nicht. Ihr trister Alltag konnte durch Regen nicht viel trister werden. Die beiden anderen Erpressungsopfer gaben ihren Namen nur widerwillig preis. Die Frau hieß Pifaretti, der Mann Elster. Beide suchten nach einer Erklärung für ihre Anwesenheit am Tatort. Ich liebe die Natur. Ja. Es gibt nichts Schöneres als Spaziergänge an der frischen Luft. Und wo bitteschön hat es hier frische Luft? Es stinkt. Sowohl die Luft als auch ihre Aussage. Vielleicht wurden die beiden vom Mörder hierher gelotst, um sie verdächtig zu machen. Genau. Wenn ich es mir genau überlege, hat mich jemand gelotst. Nicht gelotst, gelotst. Das sagte ich doch. Mich hat jemand gelotst. Es stinkt immer mehr, Maloney. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich bin hier, weil ich gestern eine Uhr hier verloren habe. Das erklärt doch alles, oder? Und weshalb waren Sie gestern hier? Wieso? Das spielt doch keine Rolle. Gestern gab es hier doch keine Leiche, oder? Da brauche ich auch kein Alibi oder so etwas. Oder? Schluss jetzt. Ich kann das nicht mehr anhören. Es ist an der Zeit, dass Sie die Wahrheit erfahren. Sehr gut. Sie gestehen also, den Mann erschossen zu haben. Ich bin hier, weil ich mich mit diesen beiden Männern hier verabredet habe. Wir wollten gemeinsam in ein Hotel gehen. Ich? Mit Ihnen? Ja, warum? Weshalb? Wieso? Er ist etwas schüchtern. Aber süß, finden Sie nicht? Sie wollten also zu dritt in ein Hotel. Stimmt das, Maloney? Ist immer noch besser, als Sie mit einem Polizisten zu vergnügen. Ihre Frau wird mir beipflichten. Meine Frau pflichtet niemandem bei. Nicht einmal mir, Maloney. Ich wollte sowieso nur zuschauen, also den beiden im Hotel, nicht wahr? Das ist doch ein Alibi, oder? Kann ich jetzt wieder gehen? Ich frage mich, wozu die einen so großen Kopf hat, wodurch der Inhalt auch in einer Erdnuss Platz gehabt hätte. Vermutlich alles nur Tarnung. Tarnung? Wer tarnt sich und warum? Ist das etwa eine Agentengeschichte? Hat der Mossad damit zu tun? Mit denen ist nicht zu spaßen, Maloney. Die schießen sofort. Hab ich in einem Buche gelesen. Spannend, Maloney. Sie sollten auch mal wieder etwas für ihre Kultur tun. Ich nickte und erzählte Geschichten aus dem Buch, die so abenteuerlich klangen, dass sich Frau Pifaretti schon bald mit Gähnkrämpfen herumplagte, während Herr Elster überhaupt nichts verstand und noch immer nach neuen, abstrusen Gründen für seine Anwesenheit am Tatort suchte. Die beiden gingen schließlich und ich schaute mich ein wenig in der Gegend um. Aus einer alten, verfallenen Baracke hörte ich ein Stöhnen. Ich ging hinein und sah einen älteren Mann, der sich von Krämpfen geplagt, auf dem Boden krümmte. Es geht schon wieder. Mein Magen, alles hat sich zusammengezogen. Und was ist mit Ihrem rechten Auge? Sieht übel aus. Sind Sie Henry Maske begegnet? Nein. Hingefallen. Mir wurde schwarz vor den Augen. Die Durchblutung. Mein Arzt hat mir diese Spaziergänge verordnet gegen meine Altersdepression. Haben Sie jemanden gesehen, vielleicht einen Schuss gehört? Ja, hier in der Gegend knallt es ab und zu. Tja, warten Sie noch ein paar Minuten, dann geht es mir wieder besser. Ich muss ganz schön hingefallen sein. Alles tut weh. Der Mann sah aus, als wäre er in eine Massenschlägerei verwickelt gewesen. Sein rechtes Auge war geschwollen. Seine Schulter war so ramponiert, dass er einen Arm nicht richtig heben konnte. Zudem humpelte er auf einem Fuß. Wir nahmen ein Taxi. Ich staunte nicht schlecht. Der Mann wurde von meiner Klientin in Empfang genommen. Sie spielte ihre Rolle hervorragend. Wenig später flüsterte sie mir wieder ein paar Nettigkeiten ins Ohr. Ich weiß nicht, was er dort gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass er etwas von der Erpressung weiß. Ein seltsamer Zufall. Könnte es sein, dass er sie beschatten lässt? Wieso sollte er? Nein, das glaube ich nicht. Was ist mit Leon? Er ist tot. Jemand hat ihn erschossen. Mein Mann besitzt keine Waffe. Die könnte er sich beschafft haben. Ist kein Problem in dieser Stadt. Nein, das wäre nicht seine Art. Wenn schon, hätte er mich erschossen, nicht Leon. Vielleicht kommt das noch. Ach was. Mich beschäftigt etwas anderes. Das Videoband. Es muss noch in Leons Wohnung sein. Können Sie es mir besorgen? Einbruch steht nicht in meinem Pflichtenheft. Und denken Sie an die gebürgten Hunderte. Leon ist tot. Das Geld gehört Ihnen, wenn Sie die kompromittierenden Videos vernichten. Er hat sicherlich Kopien gemacht. Ich atmete tief durch und dachte an die gebügelten Geldscheine. Sie lächelten und flatterten im Wind, dass es eine Freude war. Beschwingt und munter ging ich ins Polizeipräsidium. Die Adresse von Leon Guggisberg, möchten Sie, Maloney. Hat er Sie etwa erpresst? Wieso sollte er? Weil er einschlägig vorbestraft ist. Wir sind gerade dabei, seine Leiche zu obduzieren. Interessante Sache, Maloney. Der Mann war kurz vor seinem Tod bei einem Zahnarzt. Wir schauen uns seine Zähne nachher genauer an. Möchten Sie dabei sein, Maloney? Danke, aber ich stehe nicht auf Karies. Also gut, Maloney, ich gebe Ihnen die Adresse und Sie sagen mir, ob diese Frau Pifaretti und dieser Herr Elster von Guckisberg erpresst wurden. Während wir uns unterhielten, lag das unfertige Protokoll in Sachen Guckisberg die ganze Zeit vor uns. Ich prägte mir die Adresse ein und verabschiedete mich. Der Polizist rief mir ein paar Verwünschungen hinterher, die ich nicht weiter beachtete. Die Tür zu Leon Guckisbergs Wohnung stand offen. Ich war nicht der einzige unangemeldete Besucher. Was soll das? Was machen Sie hier? Ostereier suchen. Ich gebe Ihnen gleich eins hinter die Löffel. Das ist Hausfriedensbruch. Danke gleichfalls. Wonach suchen Sie denn? Vielleicht könnten wir uns zusammentun. Sind Sie etwa einer dieser Idioten, die sich von Leon erpressen ließen? Genauso sehen Sie auch aus. Und Sie sehen aus wie ein Hamster auf der Suche nach Nahrung. Also gut, suchen Sie ruhig. Fotos vermutlich, oder? Keine Angst. Mich interessiert das alles nicht. Hab keine Lust, Ihren Allerwertesten zu sehen. Ich suche ganz etwas anderes. Und wehe, Sie kommen mir dabei in die Quere. Sie hielt mir eine Nagelfeile unter die Nase. Ich lächelte und konterte mit einem Papiertaschentuch. Schließlich einigten wir uns darauf, in verschiedenen Zimmern nach verschiedenen Dingen zu suchen. Ich fand in der Wohnung über ein Dutzend Videos, doch auf allen waren nur putzige Tiere zu sehen. Auch die junge Frau fand nicht, wonach sie suchte. Mist, verdammter! Er muss hier irgendwo sein! Wonach suchen Sie? Etwa nach dem Sinn des Lebens? Leon war mein Freund, er schuldet mir Geld. Wir waren Partner. Sieht ganz danach aus, dass er jeden und jede reingelegt hat. Auch Sie. Ich werde schon noch was finden, im Gegensatz zu Ihnen. Die Videos hat die Polizei bereits abgeholt. Die schauen sich jetzt sicher gerade an, wie Sie auf allen Vieren herumkriechen. Leon stand auf so etwas. Ich stellte mir meine Klientin vor und lächelte. Bei der Polizei traf ich auf Frau Pifaretti und Herrn Elster. Beide waren nicht sehr angetan von den Fotos, die man ihnen unter die Nase hielt. Sie geben also zu, dieser nackte Mann auf der Matratze zu sein. Eine gewisse Ähnlichkeit lässt sich nicht leugnen. Und die Frau, die auf dem Boden kniet. Erkennen Sie auf dem Bild auch eine gewisse Ähnlichkeit, Frau Pifaretti? Ich weiß nicht. Ich sehe irgendwie anders aus, finden Sie nicht? Sie beide wurden von Leon Guggisberg erpresst. Sie beide hatten ein Motiv, ihn umzubringen. Also er hatte auch ein Motiv, er wurde auch erpresst. Stimmt das, Maloney? Gibt es etwa einen nackten Herrn auf den Fotos, der eine gewisse Ähnlichkeit mit mir hat? So scheußlich sieht keiner der Darsteller aus. Aber vielleicht haben sie sich verkleidet, Maloney. Wir fanden Videos, auf denen dieser Leon mit einer älteren Dame zu sehen ist. Ganz schön gewagt. Sie kennen die Frau nicht zufällig, Maloney. Tut mir leid, die Frauen, die ich kenne, würden so etwas nie tun. Na, er lügt, das sieht man doch. Er hat Leon ermordet. Er war zuerst da. Du meine Güte, er hat da doch mehr Grips, als ich dachte. Natürlich, die beiden waren zuerst da. Es muss einer der Männer gewesen sein. Ich kam erst später. So kommen wir nicht weiter. Ich verhafte sie beide. Auf der Stelle. Moment. Mir ist etwas eingefallen. Das klingt nicht schlecht, aber bitte ganz langsam. Im Gehirn von Polizisten stauen sich schnell zwei Gedanken und dann läuft gar nichts mehr. Ich habe gesehen, wie eine junge Frau einen Mann verprügelt hat. Das hat doch mit dem Mord nichts zu tun. Das habe ich auch gesehen. Richtig fertig gemacht hat sie ihn. Wollte ihr wahrscheinlich an die Wäsche, der alte Geiferer. Die Beschreibung der beiden Akteure war eindeutig. Der alte Geiferer war kein geringerer als der Mann meiner Klientin. Und die Frau, die ihn verprügelte, war niemand anders als die Freundin von Leon. Die Frau, die seine Wohnung durchwühlte. Ich machte mich aus dem Staub und besuchte meine Klientin. Ihr Mann sah noch immer himmeltraurig aus. Sie hatten recht, Maloney. Er ist mir gefolgt. Er wusste, dass ich erpresst werde, aber er hat mir verziehen. Ja, wir sind doch nur Menschen. Auch ich hatte ab und zu Gelüste. Auch mir hätte so etwas passieren können. Und weshalb haben Sie Leon Guggisberg erschossen? Ich habe ihn nicht erschossen. Aber Sie haben gesehen, wer es getan hat. Hast du das? Ich schäme mich so. Warum? Was ist geschehen? Er wurde von einer jungen Frau zusammengeschlagen. Sie hat mich richtig fertig gemacht. Es war so demütigend. Ich hatte nicht die geringste Chance. Dabei sah sie so zart aus. Was bin ich bloß für ein Mann? Du hast andere Qualitäten. Sie haben gesehen, wie diese Frau Leon Guggisberg erschossen hat? Ja. Ich wollte sie überwältigen. Es war entsetzlich. Erst jetzt wird mir so richtig bewusst, was für ein alter Sack ich doch bin. Das ist wieder die Altersdepression. Komm, schluck ein paar Pillen, dann geht es dir wieder besser. Ich ließ das Pärchen zurück. Unterwegs rief ich im Polizeipräsidium an. Der Polizist erwartete mich bereits vor dem Haus, als ich eintraf und ihm schilderte, was ich gerade erfahren hatte. In Leons Wohnung hatte seine Geliebte bereits sämtliche Parkettböden aufgerissen und alle Möbel verrückt. Sie beschädigen fremdes Wohneigentum. Das ist strafbar. Hauen Sie ab, ich habe einen Schlüssel zu der Wohnung. Haben Sie gefunden, wonach Sie suchten? Das Geld gehört mir. Er wollte alles mit mir teilen. Es war grauenhaft, zusehen zu müssen, wie er es mit diesen Leuten trieb. Ich habe fotografiert und gefilmt. Mir gehört die Hälfte des Geldes. Sie hätten Leon zuerst nach dem Versteck fragen und ihn erst danach erschießen sollen. Na, hauen Sie ab. Sie sind verhaftet. Zuerst aber bringen Sie die Wohnung wieder in Ordnung. Sie können mir nichts nachweisen. Irrtum. Der alte Mann, den Sie verprügelt haben, hat den Mord gesehen. Dann hat es keinen Sinn, weiter zu suchen. Im Gefängnis nützt mir der Diamant überhaupt nichts, oder? Sie suchten nach einem Diamanten? Apropos Diamant, Maloney. Ich sagte Ihnen doch, dass der tote Leon Guggisberg kurz vor seinem Tod beim Zahnarzt war. Er hatte einen hohlen Zahn. Das heißt, richtig hohl war er nicht. Wir fanden darin nämlich etwas. Einen funkelnden Diamanten. Genau, Maloney. Er hatte ihn im Mund? Hat er mich deshalb so blöd angegrinst, bevor ich ihn erschossen habe? Die junge Frau resignierte und ließ sich abführen. Meine Klientin flog mit ihrem Mann einmal um die Welt. Und ich kaufte mir von meinem Honorar einen neuen Fernseher und einen Keller voll Whiskyflaschen. Schließlich weiß unser eins nie, wann er auf Notvorräte zurückgreifen muss. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Ferienbekanntschaft.